Abschnitt 39 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 18. Kapitel. Am 16. Tage nach unserer Abfahrt von St. Joseph langten wir morgens am Eingang des Rocky Canyon an, 250 Stunden vom Salzsee. In dieser wilden Gegend, weit von allen Wohnplätzen weißer Menschen, mit Ausnahme der Poststationen, trafen wir auf die jämmerlichsten Vertreter des Menschengeschlechtes, die mir bis dahin je zu Gesicht gekommen waren. Ich meine die Goshut-Indianer, die sich nach allem, was wir von ihnen sahen und in Erfahrung brachten, höchstens allenfalls mit den Buschmännern Südafrikas auf eine Linie stellen lassen. Diejenigen, welche sich an der Straße und auf den Stationen herumtrieben, waren kleine, magere, verhutzelte Geschöpfe, ihre Gesichtsfarbe ein mattes Schwarz wie gewöhnlich bei den Negern in Amerika, ihre Gesichter und Hände mit einer Schmutzkruste bedeckt, die sich Monate, Jahre, ja Menschenalter hindurch, je nach dem Alter des Besitzers, aufgehäuft hatte. Sie erschienen als eine schweigsame, schleichende, heimtückische Sippe, die verstohlen alles beobachtete, gerade wie alle anderen edlen roten Männer, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Stumpfsinnig, stets geduldig und unermüdlich wie alle anderen Indianer, schamlose Bettler. Ist doch der Trieb zum Betteln dem Indianer nicht minder notwendig, um ihn im Gang zu erhalten, als das Pendel der Uhr. Hungrig, jederzeit hungrig, obwohl sie nichts verschmähen, was ein Schwein frisst, und dagegen oft etwas essen, was ein Schwein zurückweist. Jäger, deren Ehrgeiz jedoch nicht über das Erlegen und Verspeisen von Eselskaninchen, Grillen und Heupferden und über die Erneigung von Aas hinausgeht, das von rechts wegen dem Mäusefalken und dem Kajote gehört. Wilde, die auf die Frage, ob sie den allgemeinen Glauben der Indianer an einen großen Geist teilen, in eine Art von Rührung geraten, weil sie darunter Branntwein verstehen. Diese Goshuten sind ein kleines, weit zerstreutes Volk von beinahe völlig nackten schwarzen Kindern, das schlechterdings nichts hervorbringt, keine Dörfer und überhaupt keine feste Stammesgemeinschaft bildet. Ein Volk, dessen einziges Obdach in einem Lappen besteht, der über einen Busch geworfen wird, um den Schnee teilweise abzuhalten, und das doch eine der felsigsten, winterlichsten Einöden bewohnt, die man in irgendeinem Teil der Erde finden kann. Kriegslustig könnte man die Goshuten ungefähr mit demselben Rechte nennen wie die Kaninchen, und doch kam es vor, dass sie, nachdem sie monatelang vom Abfall und Kehricht der Stationen gelebt hatten, in einer dunklen Nacht, während niemand Arges vermutete, heranschlichen, die Gebäude niederbrannten und die herausstürzenden Leute aus dem Hinterhalt niederschossen. Einmal griffen sie bei Nacht die Postkutsche an, in der eben ein Distriktsrichter des Territoriums Nevada ganz allein fuhr, wobei sie mit ihrem ersten Pfeilhagel, drunter auch eine oder zwei Kugeln, die Vorhänge durchlöcherten, ein oder zwei Pferde verletzten und den Postillion tödlich verwundeten. Dieser Letztere war aber schneidig und sein Passagier nicht minder. Letzterer schwang sich auf des Postillions Zuruf auf den Bock und ergriff die Zügel, und fort flogen sie mitten durch den rasenden Haufen und unter einem Hagel von Geschossen. Der Postillion war sofort auf den Schuss in die Knie gesunken, hielt aber die Zügel noch in den Händen und erklärte, er hoffe, sie bis zu seiner Ablösung halten zu können. Und als sie schließlich seiner ermattenden Hand entsanken, legte er seinen Kopf zwischen die Füße des anderen und gab ihm in aller Ruhe Weisung betreffs des Weges. Er könne es wohl noch so lang aushalten, bis sie aus dem Bereich der Halunken seien. Dann wäre die Hauptjury gerade vorüber. Und wenn der Richter so und so führe, dabei gab er ihm Weisung betreffs einzelne schlimmer Wegstrecken sowie der einzuhaltenden Richtung, so würde er die nächste Station ohne Mühe erreichen. Der Richter kam wirklich dem Feinde voraus und fuhr endlich an der Station vor. Nun wusste er, dass die Gefahren für jene Nacht vorüber waren, aber er hatte keinen Kriegskameraden mehr, um seine Freude zu teilen, denn der tapfere Rosselenker war tot. Der Widerwille, den die Goshuten mir einflößten, einem Jünger Coopers und einem Verehrer des Roten Mannes, selbst jener künstlichen Wilden im Letzten der Mohikaner, veranlasste mich zu ernsten Nachforschungen darüber, ob ich vielleicht den Roten Mann überschätzt habe, solange ich ihn im milden Mondschein der Romantik betrachtete. Die Enthüllungen, die mir wurden, waren jedenfalls sehr ernüchternder Art. Es war merkwürdig, wie schnell die Tünche und das Blattgold, die seine Außenseite bedeckt hatten, verschwunden waren, so dass nur noch der verräterische, schmutzige, abstoßende Kerl übrig blieb. Und wie rasch sich die Beweise dafür häuften, dass jeder Indianerstamm, auf den man stoßen mag, lediglich aus Goshuten besteht, die je nach Verhältnissen und Umgebung etwas verändert sind. Aber eben doch immer Goshuten. Sie verdienen Mitleid, die armen Wesen, und ich zolle ihnen das meinige gerne, aus der Ferne. In größerer Nähe wird ihnen solches von niemand zuteil werden. Ende von Abschnitt 39.